435 Kilometer lang ist der Küstenwanderweg rund um die südenglische Halbinsel Cornwall. Und wir wollen in den 4 Wochen, die vor uns liegen, zwischen Lewy im Süden und Boscastle im Norden, so viel wie möglich davon schaffen. Dass es viel bergauf und bergab geht, wissen wir bereits. Trotzdem sind wir guten Mutes und haben auf unseren Wanderkarten Tagesrouten von 25 Kilometern abgesteckt, die wir allerdings nie schaffen. Zunächst einmal müssen wir über die hölzerne Drehtür klettern, die hinter dem Städtchen Lewy den Küstenpfad erschließt. Mit unseren dicken Rucksäcken passen wir schlecht hindurch. Anfangs begleiten uns viele Spaziergänger. Auch entgegen kommen sie uns scharenweise. Es ist Sonntag und die Sonne strahlt vom klarblauen Himmel. Ganz plötzlich aber bezieht es sich. Wolken legen Melancholie über die Küstenlinie. Ein für diese Landschaft typischer Wechsel, wie wir bald merken. In Cornwall regnet es jeden Tag einmal und am Sonntag zweimal, schreibt die englische Schriftstellerin Daphne du Maurier in ihrem Buch Banishing Cornwall. Und das ist nicht nur ein Bon Mot. Wie ein Walrücken hebt sich die dunkle Silhouette von St. George's Island aus der Port Nedler Bay. Der Küstenpfad beginnt zu klettern und wir müssen mit, was nicht ohne Stöhnen und Schnaufen vor sich geht. Das ist keine Promenade mehr, das ist ein Holper- und Stolperpfad mit Steinen, Löchern und rutschigem Untergrund. Ohne Bergstiefel wären wir schon jetzt verraten und verkauft. Längst haben wir die Sonntagsflanierer hinter uns gelassen. Nach dem ersten atemberaubenden Steilanstieg bei Hawthorne gönnen wir uns eine Picknickpause an einem Klippenvorsprung mit weitem Ausblick aufs Meer. Ein wunderbares Gefühl. Nur Himmel, Wellen, Möwen und wir, schon ein wenig müde und erschöpft, froh über die kurze Rast bei Pasteten, Käse, Obst und kaltem Tee. Ein heftiger Regenschauer scheucht uns weiter. In der nächsten Bucht sitzen ein paar wetterfeste Ausflügler ein wenig verloren am einsamen Sandstrand. Am Hang über der Talent Bay dösen behäbige Häuschen hinter Hecken wild blühender Fuchsien. Hoch oben an den Steilklippen führt der Weg jetzt entlang. Ganz plötzlich taucht tief unter uns ein Spielzeugdorf auf, am Ende eines üppig blühenden grünen Tales in eine Bucht geschmiegt. Polperow. Die winzigen, weißgetünchten Häuser in engen Gassen scheinen sich aneinander festzuhalten. Ernüchternd die Schwärme von Touristen, die Kette der Souvenirläden. Aber Polperow ist eines der Bilderbuchdörfer Cornwalls. Was will man da mitten in der Saison erwarten? Am frühen Abend senkt sich Stille auf Polperow. Das innere Hafenbecken, durch eine rund gebaute Mauer vom Meer getrennt, ist fast trocken gefallen. Die letzten Besucher verschwinden in Richtung des großen Parkplatzes oberhalb des Dorfes. Und jetzt gehört Polperow den Möwen. Riesigen Möwen in unvorstellbarer Zahl, die alles besetzt halten. Boote, Schornsteine, Brückengeländer, Mauern und Zäune. Zurück durch das Gewirr von Häuschen und Fischkellern in schmalen, verwinkelten Gassen. Das müssen ideale Verstecke für Schmuggelgut gewesen sein. Den Spuren dieses jahrhundertelang an den Küsten Cornwalls betriebenen Fairtrade begegnet man in den vielen alten Fischerorten auf Schritt und Tritt. Polperow war wohl einer der bedeutendsten Schauplätze. Das ganze Dorf soll in die Schmuggelei verstrickt gewesen sein, ohne Unrechtsbewusstsein und Schamgefühl, so berichtet die Cornwall-Kennerin Daphne du Maurier. Für den Fischer, den Farmer, den Schmied und sogar den Steuerbeamten gehörte das Schmuggeln zum täglichen Brot. Und es wurden hierfür diesen Zweck sogar extra Schiffe gebaut, die alle möglichen Luxusgüter aus der Bretagne und von der Kanalinsel Guernsey herüberschafften. Früh am Morgen steigen wir die steinernen Stufen zum Küstenpfad empor. Fern über dem Meer brauen sich schon wieder Wolken zusammen, aber noch ist die See spiegelglatt. Ganz hinten am Horizont leuchtet silberhell ein Küstenstreifen. Ein Fischkutter tuckert hinaus, ein paar Segel gleiten dahin, sonst sind wir allein mit den Möwen. Die nächsten 10 Kilometer werden wir kein bewohntes Haus passieren. Ein selten erlebtes Gefühl von Einsamkeit. Das Meer breitet farbige Teppiche aus. Violette, Smaragdgrüne, Saphirblaue. Jeder Felsen vor der Küste schenkt ihm eine andere Farbe, die sich vielfach im Wasser bricht. Die Klippen leuchten von Legionen rosa-roter Blütensterne. Die Hänge sind übersät von weißer Schafgarbe und Gänseblümchen. Fingerhüte, oft übermannshoch, wiegen sich im Wind. Versteckte kleine Buchten, wie mit Türkisen gefüllt, leuchten lockend herauf. Einen Abstecher in eine einsame Kiesbucht müssen wir mit einem Steilanstieg zum Pencarrow Head bezahlen. 400 Meter ragt die Spitze über dem Meeresspiegel auf. Welch ein Blick in unbegrenzt erscheinende blau dämmernde Fernen. Ungewöhnlich hohe Berge ragen schemenhaft hinter der Küstenlinie auf. Es wirkt, als seien sie schneebedeckt. Ein Wolkenspiel? Eine Fata Morgana? Erst zwei Tage später merken wir, dass es Abraumhalden von China Clay sind, einem in der Region um St. Austell gewonnenen Rohstoff, aus dem unter anderem Porzellan hergestellt wird. Gemächlich schlängelt sich der Küstenpfad von Goran Heaven am Klippenrand entlang, fast unmerklich bergan zum Dodman Point, einer weit ins Meer vorgeschobenen Landspitze von imposanter 370 Fuß Höhe. Früher hieß der Ort einmal Deadman's Point, denn jahrhundertelang sind an seinem Fuß Schiffe zerschellt. Bisher war die Küstenlandschaft nur gelegentlich karg, meist aber sanft und lieblich, blütenübersät und reich bewachsen. Von hier oben bekommen wir einen Vorgeschmack von einem anderen Cornwall, von der unwirtlichen, felsbewehrten, kornischen Kralle, die sich voller Gier nach Opfern in den Atlantik hinausdrängt, wie Daphne du Maurier es charakterisiert. Caedgwith erreichen wir, ein idyllisches kleines Fischerdorf am Anfang der Halbinsel Lizard. Die Boote laufen gegen 6 Uhr im Hafen ein. Weil er zur See hin ungeschützt liegt, müssen sie an Land gezogen werden. Die Fischer legen zunächst Holzbohlen aus. Gezogen wird mit einer Winde. Sie helfen sich gegenseitig. Keiner geht heim, bevor nicht alle auf dem Trocknen sind. Später sehen wir sie alle wieder, im einzigen Inn des Ortes, wo jeden Freitagabend das traditionelle Singen der Fischer stattfindet. Sie haben es schwer, die letzten Fischer von Caedgwith. Die Franzosen dehnen ihre Fischzüge bis in ihr Fanggebiet aus. Und es gibt keine festen Verträge, nur Gentleman Agreements. Seit langem kämpfen sie für eine 12-Meilen-Zone, die von allen Booten der Europäischen Gemeinschaft anerkannt werden soll. Doch die Franzosen pochen auf ihr historisches Recht, bis auf 6 Meilen heranzukommen. Der Kanal ist 90 Meilen breit. Was sind da schon 12 Meilen, sagt David Moorhead, Sprecher der Fischer von Caedgwith. Ein harter Job sei das und ein Aussterbender, ruft die Frau eines der Fischer zu mir herüber. Aber ihre Männer würden nie etwas anderes tun. An diesem Abend stimmen sie wie seit alters her über eine Stunde lang ihre Lieder an, als wollten sie singend ihre Tradition behaupten. Die britische Sperrstunde scheint in Caedgwith aufgehoben zu sein. Aus einer großen, weißen Emaillekanne wird ständig Freibier an die Singenden ausgeschenkt. The Lizard. Der Name stammt möglicherweise von einem keltischen Wort für felsige Höhe ab. Über eine halbe Meile erstreckt sich jenseits des Lizard Point, dem südlichsten Punkt Englands, jenes noch heute bedrohliche Felsenriff, das über Jahrhunderte von allen gefürchtet wurde, die England unter Segeln verließen oder in die Heimat zurückkehrten. Hunderte von Schiffen sind hier zerschellt und gestrandet. Man schätzt, dass 700 unbekannte Opfer ihr Grab in den Klippen gefunden haben. Diese rauen und zerklüfteten Klippen an Cornwalls äußersten Zipfel waren in vergangenen Zeiten Hauptschauplätze eines schaurigen Geschehens. Die Bewohner der dünn besiedelten Küsten, weit weg von Recht und Gesetz im Inland, angewiesen auf ein Existenzminimum von gesalzenem Fisch, plünderten häufig die gestrandeten Schiffe, um ihre hungrigen Mägen zu füllen. Tote erzählen keine Geschichten, schreibt Daphne du Maurier, und ein Ertrinkender war so gut wie tot, umso mehr, wenn es ein Fremder war. Aber das christliche Gewissen verschaffte sich Erleichterung durch Legenden von Geistern, ruhelosen Gespenstern oder Stimmen von Ertrunkenen. Nicht alle Schauergeschichten vom Wrecking gehören dem Reich der Legende an. Die nackte Not trieb die Menschen, vom Kind bis zum Greis dazu, von hoher Klippe aus den hilflos den Elementen ausgelieferten Schiffen mit geschwenkten Laternen sicheres Land vorzugaukeln. Aus der kleinen Bucht von Porthquera heraus steigen wir auf ein Hochplateau und bleiben wie angewurzelt stehen. In der Ferne liegt der Leuchtturm von Land's End. Wie von einer Riesenhand zerrissen, wirkt die steil zum Meer abfallende Küste. Bizarre Felsungetüme tief unter uns. Wassermassen, die daran entlangschäumen oder sich mit Wucht durch Höhlen und Einschnitte pressen, die sich im jahrhundertelangen Ansturm der Fluten aufgetan haben. Wir können froh sein, dass es nicht stürmt. Denn hier würde man kaum Schutz finden. Wenn ein richtiger Wind bläst, so heißt es unter den Einheimischen, brauche ein Mann 2 andere Männer, um die Haare am Kopf zu halten. Land's End, Ende der Welt. Wenn man die eigentliche Spitze erreicht, zu der auf breiter Fläche unzählige Trampelpfade führen, verliert man freilich das Gefühl, am Ende der Welt zu sein, das den 2-Stunden-Marsch zuvor bestimmt hat. Doch schon Minuten nach dem hässlichen Hotelkomplex und dem ersten und letzten Haus Englands hat man die kornische Einsamkeit wieder. Zum ersten Mal sehen wir die von weit her anrollenden mächtigen Wogen des Atlantik. Der grüne Hügel von Cape Cornwall leuchtet herüber. Je mehr wir uns von Land's End entfernen, desto rauer und düsterer wird es. Die Strände sind größer, die Wege breiter, aber das sich verschlechternde Wetter macht uns zu schaffen. Einmal verlieren wir den Pfad und stehen plötzlich vor einem jähen Felsabbruch. Nur wenige Meter unter uns tobt die See. Beim mühsamen Hochhangeln finden die Hände kaum Halt in dem kurzen Heidekraut, das aus den Granitblöcken wächst. Der Rucksack scheint uns in die Tiefe zu ziehen. Ein andermal steigen wir aus einer wunderbar weit geschwungenen Sandbucht auf zu ausgedehnten Heideflächen. Vor uns eine fast gespenstische Szenerie. Ruinen von Maschinenhäusern. Überreste des in Cornwall seit alters her betriebenen, inzwischen fast ausgestorbenen Zinnbergbaus ragen schemenhaft aus dem Nebel. Von unten schimmern leichentuchbleich Sand und Schaumkronen bewehrte Wellen hoch. Dicke Schwaden wabern vom Meer zum Land. Hier könnten sich die Hexen aus Shakespeares Macbeth getummelt haben. Tintagel, König Arthurs bis heute umstrittener Geburtsort, der das Andenken des legendären keltischen Helden und Gründers der ritterlichen Tafelrunde am hartnäckigsten hütet, ist auf den ersten Blick ein Schock. Ein hässliches Straßendorf voller Andenkenläden und Touristen, in dem sich jedes Etablissement mit dem historischen Aushängeschild aufzuwerten versucht. Auf einer weit ins Meer vorgeschobenen Landspitze findet man die Ruinen von König Arthurs Burg. Nachweislich stammen sie erst aus normannischer Zeit. Und doch, wenn man auf den schieferblauen Klippen hinter der Old Parish Church hoch über Tintagel in die Lichtfülle eines unvermutet schönen Sommerabends gerät, spürt man plötzlich, warum gerade diese Landschaft zur Hüterin der Artus-Legenden wurde. Grün-golden leuchten die Wiesen und Hügel ringsum. Die Küstenlinie scheint sich aufzulösen in einen fast unirdisch wirkenden Schleier aus blau-violetten bis silbergrauen Tönen. Boscastle, der einzige Hafen an dieser rauen Küste nördlich von Padstow, verdankt seine Existenz einer tief in die hohen Klippen eingebrochenen Meeresbucht. Die üppig blühenden Ufer bilden einen reizvollen Gegensatz zu den kargen Klippen. Als wir zum Pennelly Hill hochsteigen, bläht sich der Wind zum Sturm auf. Trotzdem wollen wir noch immer das High Cliff erklimmen, mit 732 Fuß die höchste Erhebung der ganzen südenglischen Küste. Zum Glück haben wir bisher nur Sturm erlebt, der vom Meer zum Land blies. Der Brite John Merrill, der durch die Umrundung der gesamten englischen Küste berühmt wurde, musste im Februar 1978 nur ein paar Meilen von hier um sein Leben kämpfen. Der Wind hatte gedreht und kam urplötzlich vom Land. Merrill konnte sich nur mit Mühe an einem Drahtzaun festklammern. Mit uns geht der Sturm gnädiger um. Er nimmt uns die Entscheidung über den Aufstieg zum inzwischen vom Nebel verschluckten High Cliff einfach ab, indem er uns vom Wanderweg ins Land hineindrückt. Er treibt uns über die Weiden auf eine Farm zu mit einer Hast, dass wir nicht einmal gucken können, ob nicht vielleicht Bullen darauf sind. High Cliff bleibt für uns eine Herausforderung, auf den Küstenpfad von Cornwall zurückzukehren. In der R3, in unserer Sendung auf Reisezeit, heute auf dem Küstenpfad. Wir schilderten eine Wanderung um die südenglische Halbinsel Cornwall. Das war ein Beitrag von Erika Franke, gesprochen von Gerhild Schödekopf.